Der frühere indonesische Außenminister Subandrio soll nach dem Bericht einer in Jakarta erscheinenden Wochenzeitung in Kürze vor ein Militärgericht gestellt werden. Subandrio war Mitte März zusammen mit 14 anderen Mitgliedern des früheren Kabinetts aufgrund einer Notstandsverfügung verhaftet worden. Militärische Kreise Indonesiens betrachten Subandrio als eine der Schlüsselfiguren des gescheiterten Putschversuches vom 30. September vergangenen Jahres. Der offiziell nicht bestätigten Zeitungsmeldung zufolge sollen in das bevorstehende Verfahren gegen den ehemaligen Außenminister auch noch andere hohe Staatsbeamte verwickelt sein. Die amerikanischen Astronauten Stafford und Cernan bereiten sich nach einer ruhig verbrachten Nacht an Bord der Kapsel Gemini 9 gegenwärtig auf den für den Nachmittag vorgesehenen 2,5-stündigen Raumspaziergang Cernans vor. Bei dieser Gelegenheit soll ein neues, rund 75 Kilogramm schweres tornisterähnliches Gerät erprobt werden, das über eine Anzahl Steuerdüsen sowie die erforderlichen Treibstoff- und Sauerstoffvorräte verfügt. Mithilfe dieser Steuerdüsen soll sich Cernan unabhängig im Raum bewegen können. Er soll eine Reihe von Experimenten ausführen und einen im All in Not geratenen Raumfahrer simulieren, den Flugkommandant Stafford durch Heranmanövrieren von Gemini 9 zu retten versucht. Die einzige Sicherheitsverbindung zwischen der Kapsel und dem ausgestiegenen Astronauten ist ein knapp 40 Meter langes Kabel. Unterdessen hat die am Donnerstag früh weich auf dem Mond gelandete Sonde Surveyor heute Vormittag mit der Übermittlung einer vierten Serie von Bildern über die Beschaffenheit der Oberfläche des Erdtrabanten begonnen.